Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir sind heute Abend, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ja wieder ganz frei und offen für alle eure Themen. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist die Sandra. Und Sandra ist 30 Jahre. Hallo Sandra. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich bin jetzt seit 10 Jahren verheiratet. Mhm. Ich habe mit dem Mann 5 gemeinsame Kinder. Mhm. Führen seit 3 Jahren eine offene Ehe. Das heißt? Jeder kann halt, wenn er Lust hat auf einen anderen Partner, halt es auch mit einem anderen machen dann. Ah ja, seit 3 Jahren geht das. Mhm. Und das funktioniert? Bis vor 3 Monaten, ja. Was war vor 3 Monaten? Da habe ich jemanden im Internet kennengelernt. Ja. Der Mann ist 20 Jahre älter wie ich. Ja. Verheiratet. Mhm. Ja, und da haben wir uns öfters mal getroffen und irgendwann hat man sich halt ineinander verliebt. Bisher hieß offene Beziehung, wir lassen uns sexuell einen gewissen Freiraum. Genau. Und leben uns aus, aber da waren nie Gefühle im Spiel. Nein. Wie oft, bevor wir jetzt auf den Mann kommen, von dem du gerade gesprochen hast, wie oft in diesen 3 Jahren hattest du einen anderen Sexualpartner? Neben deinem Mann? Ach, 2-mal nur? Ja. Und deinen Mann? Mehrmals. Mehrmals. Mhm. War das okay für dich? Ja, ich konnte damit eigentlich ganz gut leben. Ja, wie kam es eigentlich zu dir? Ist es eine ungewöhnliche Entscheidung, dass ein Ehepaar mit 5 Kindern sagt, wir lassen uns jetzt mal einen gewissen Freiraum? Wie kam es zu der Entscheidung? Er ist relativ älter wie ich auch. Dein Mann? Genau. Mhm. Was heißt das, relativ älter? Er wird auch schon 45. Naja, gut. Mhm. Ich habe ihn kennengelernt, wo ich 15 war. Mhm. Mit 16 schwanger geworden, mit 17 das erste Mal Mutter. Mhm. Ja, und dann nach 5 Kindern und so viel Ehenjahren wollte man natürlich auch seine neuen Erfahrungen machen. Was ganz, ganz normal ist eigentlich. Genau, ja. Mhm. Und diese Einsicht war bei beiden gleichermaßen da. Genau. Manchmal ist ja die Einsicht nur bei einer Seite da und die andere blockt und dann gibt es irre Probleme. Nein, bei beiden Seiten war ja. Die da. Mhm. Okay, das ist eine Weile gut gegangen, jetzt hast du dich aber verliebt. Und das ist ja die große Gefahr, wenn man sich einen Freiraum gibt. Genau. Wie verliebt bist du jetzt in diesen anderen Mann? Ich bin so verliebt, dass ich Montag meine Ehe beendet habe. Ehrlich? Ja. Wow. Und mein neuer Partner, und der hat es halt auch schon 2-mal bei seiner Frau versucht, es zu beenden. Aber sie setzt ihn halt so unter Druck, dass er jedes Mal einen Rückzieher macht. Du hast deine Ehe beendet. Mhm. Wie hat dein Partner reagiert? Überhaupt nicht positiv. Das kann ich mir vorstellen. Wie hat er reagiert im Einzelnen? Wütend, enttäuscht. Große Streitereien? Ja. Hast du das relativ zack, zack entschieden oder gab es da schon Wochen der Gespräche oder Diskussionen? Es gibt da schon, ich würde sagen, 1,5 Monate schon Diskussionen drüber. Ja. Mhm. Aber immerhin bist du ehrlich und hast da gleich klar Schiff gemacht. Genau. Und hast das nicht. Wie lange lief das denn so parallel, wo du deinem Mann nichts gesagt hattest? Ja, auch so gut 1,5 Monate. Ja. Mhm. Man merkt halt nach mehreren Treffen, die Gefühle werden immer stärker füreinander. Es entwickelt sich mehr, man möchte den anderen öfter sehen. Und mhm. Du hast deine Ehe beendet, was bedeutet das im Moment für dich? Ich habe gesagt, dass er sich eine eigene Wohnung suchen soll. Und die Kinder? Die bleiben bei mir. Die bleiben bei dir. Ja. Das ist auch definitiv entschieden so. Genau. Und was sagt er? Ist er damit einverstanden, dass die Kinder bei dir bleiben, dein Mann? Eigentlich nicht, er wollte ganz gerne, dass die Älteste mitgeht. Ja, wie alt ist die Älteste? 13, die wird 14. Ja, und die Jüngste, oder der Jüngste? Die Jüngsten sind 5. 5. Das sind Zwillinge. Ach, das sind Zwillinge, ach so. Genau. Ja. Mhm. Ja. Der neue Mann, nenn ihn mal so, würde der eigentlich, wenn er die Loslösung schafft von seiner Ehefrau, auch mit ihr zusammenziehen wollen und mit den Kindern leben auch? Ja, das möchte er. Möchte er? Ja. Kennt er deine Kinder? Er hat eins schon mal kennengelernt jetzt. Ich habe gesagt, nach und nach. Nicht alle auf einmal. Wäre ja für die Kinder auch ein schwerer Schritt, wenn da plötzlich ein anderer Mann ist. Genau, und deswegen habe ich gesagt, nach und nach und alles langsam. Hat er eigentlich auch Kinder, hast du es gerade gesagt? Die sind erwachsen schon. Die sind erwachsen schon? Ja, genau. Mhm. So, jetzt ist das Problem ist für dich nicht, dass du dich von deinem Mann getrennt hast. Das scheint mir, so wie du es erzählst, für dich eine klare Sache. Ja, ist auch. Da gibt es auch nichts mehr zu rütteln. Nein, weil die Gefühle für den anderen Mann halt einfach viel, viel stärker sind. Mhm. Aber ihr habt so ein gutes Verhältnis, dass ihr euch die Sache mit den Kindern gut organisieren könnt, dass die Kinder auch zu dem Vater und so weiter. Ja. Das ist alles ordentlich geregelt. Das möchten wir auch. Also muss ich möchte auch den Kindern keine Steine im Weg legen und sagen, ihr dürft nicht. Oder? Unbedingt, ja. Nein, ich habe aber gesagt, das Aufhetzen gibt es auch nicht. Das Problem ist jetzt, dass der Neumann sich nicht trennen kann von seiner Frau. Genau, er hat schon zweimal versucht und zweimal ist gescheitert. Warum ist das gescheitert? Ja, beim ersten Mal hat sie gesagt, sie bringt sich um. Und beim zweiten Mal hat sie einen Kreislaufzusammenbruch gekriegt. Wie lange sind die verheiratet? 5 Jahre. Ach, 5 Jahre erst? Mhm. Seine zweite Frau? Mhm. Mhm. Genau. Wie wird's weitergehen? Wie schätzt du es ein? Ich weiß es nicht. Wie schätzt du ihnen ein? Denkst du, dass er natürlich jetzt aufgrund der Dramatik da erstmal einen Rückzieher gemacht hat, aber letztendlich doch ein Typ ist, der dann auch zu seinen Gefühlen steht und zu dir kommt? Oder hast du Sorge, dass er kippt? Ich habe eher Angst, dass er dass sie ihn so weich klappt, dass er sagt, ich bleib bei ihr. Hm. Wie ist denn die Beziehung zwischen den beiden? Redet er darüber? Wenn ja, wie ist die Beziehung? Sie weiß von mir. Ja, ja, gut, aber welche Qualität hat die Beziehung in der letzten Zeit gehabt? Gar keine mehr. Mhm. Deswegen ist es auch bei uns so weit gekommen. Also da läuft nichts mehr zwischen den beiden? Nein. Hm. Und im Grunde genommen sind keine Gefühle mehr da, von seiner Seite aus. Genau. Mhm. Also erpresst sie ihn, mehr oder weniger. Ja, würde ich sagen. Das ist schlimm. Ja, natürlich. Ich finde es unter Druck setzen halt, wenn ich sage, wenn du nicht bei mir bleibst, ich nehme mir das Leben. Ja, das ist ganz schlimm. Da reagiere ich immer hoch aggressiv oder provoziert drauf. Weil das darf man nicht tun, das darf man nie tun. Und er fühlt sich halt auch gar nicht mehr wohl. Ich finde auch, dass man so eine Erpressung niemals nachgeben darf. Mhm. Niemals. Auch wenn das noch so schlimm ist, wenn die andere Person es androht. Mhm. Weil die Alternative ist, dass man sich einer Person unterordnet und seinen eigenen Willen an den Nagel hängt. Das habe ich auch schon zu ihm gesagt. Wir haben jetzt schon, oder ich habe jetzt schon so viel gemacht. Du hast wirklich viel gemacht, ja. Nein, auch sie beruhigt. Sie hat von mir Sachen verlangt. Ich habe gesagt, okay, komm, des Friedens willen machst du es. Was denn? Sie möchte nicht mehr, dass ich mit ihm über Internet schreibe. Mhm. Ich sage, okay, komm, hältst dich dran. Machst du, ist in Ordnung. Mhm. Kannst du drauf verzichten. Man hat ja noch andere Sachen, wo man schreiben kann oder telefonieren kann oder so. Mhm. Und dann sagte meine Freundin auch, sagst du, du machst genau das, was sie möchte. Aber wie absurd. Diese Frau, hat sie dir das über ihn ausrichten lassen? Nein, hat sie mir selber ausgerichtet. Angerufen? Nee, über Internet auch. Dass sie nicht mehr möchte, dass du mit ihm schreibst? Genau. Dennoch seht ihr euch, du und der Mann? Ja, aber davon weiß sie ja nichts. Ach, davon weiß sie nichts. Nein, sie weiß auch nur was von einem Treffen. Ach so. Sie weiß nicht, dass es schon über längeren Zeitraum so geht. Weiß sie, dass du dich von deinem Mann getrennt hast? Ja, das weiß sie. Das weiß sie. Also sie spürt schon die Ernsthaftigkeit. Ja. Hm. Mhm. Mensch, Sandra, dann hast du schnell klar Schiff gemacht. Ja. So schwierig und kompliziert das auch in deiner Situation ist. Ich habe Respekt davor, dass du so ehrlich gewesen bist und das dann so geregelt hast. Wirklich. Mhm. Denn das fällt nicht leicht, wenn man 5 Kinder hat, so einen Schritt zu machen. Nein, überhaupt nicht. Ja. So, dann wünsche ich dir eigentlich auch einen Partner, einen neuen Partner, der auch so klar ist und nicht so hin und her laviert. Mhm. Hast du denn für dich das Gefühl, dass dieser Mann dich liebt? Ja. Ja. Ja, doch. Dann muss er den Schritt auch machen. Er kommt vorbei, auch wenn er es eigentlich nicht darf, ne? Mhm. Kommt halt hin, bringt Rosen mit, Geschenke. Jede Sekunde, die er Freizeit hat, kommt eine SMS oder wir telefonieren sehr viel. Mhm. Also, das ist definitiv nicht nur so ein erotisches Geplänkel, sondern da geht es um mehr. Genau. Ja. Denn was du hast, was du geregelt hast, ist, wie gesagt, finde ich, viel komplizierter und gravierender als das, was er regeln müsste. Hm. Seine Kinder sind aus dem Haus und er muss nur, in dicken Anführungszeichen, sich von seiner Frau trennen. Hm. Ja, das wie lange willst du das Spiel mitmachen? Ich habe gesagt, ich gucke mir das an bis Anfang des Jahres. Ja. Also bis zum 9. Jahr, und wenn da nichts passiert, bin ich dann weg. Ja. Du wirkst auch sehr rigoros. Ja, ich habe gesagt, es sind dann über 4 Monate, fast 5 Monate. Hm. Und dann sollte man eigentlich wissen, was man möchte. Ja, sehe ich auch so. Nee, ich denke mir, er hat das gewisse Alter. Ja, ja. Und da sollte man eigentlich so klar sein und zu sagen, pass auf, ich will das und das. Ja. Und das mache ich jetzt auch. Kann ich dich in deiner Haltung nur bestätigen oder bestärken? Das finde ich gut. Ja, also ich denke mir, ich muss da irgendwo auch meine Grenzen setzen. Definitiv, weil wenn man das als Geliebte, sage ich jetzt mal, zu lange mitmacht, verselbstständigt sich das Ganze. Mhm. Und das ist für dich extrem demütigend. Ja. Und verletzend. Und das kann man nicht auf Dauer ertragen, finde ich. Das geht auch zu sehr an die eigene Substanz. Ja, das ist ja vor allem, weil sie auch einen versucht, jetzt schlecht zu machen bei ihm. Sie kennt mich nicht. Mhm. Die weiß nichts über mich. Ja, aber er sollte lebenserfahren genug sein, dass er das richtig einordnet. Sollte er. Ja, eigentlich. Was ist denn der so von Typ? Ist er eher so im normalen Leben ein starker Mann oder auch eher ein etwas weicherer Typ? Ich würde sagen, harte Schale, weicher Kern. Ah ja. So will ich ihn einschätzen. Was macht er beruflich? So genau weiß ich das gar nicht. Das weißt du nicht? Nein, ich weiß nur, dass er irgendwas mit Kohle macht und das dann umsetzt irgendwie in Energie. Ach so. Mhm. Also wie man das genau nennt, habe ich keine Ahnung. Ach so, gut. Also das weiß ich nicht. Also Sandra, ich finde, mach es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Anfang des Jahres finde ich eine gute Zeit. Mhm. Dann muss der Knabe sich entscheiden. Mhm. Und dann musst du aber auch eisern bleiben. Ja. Und dann darf nicht dieses Ping-Pong-Spiel anfangen. Ich mach Schluss und dann 3 Tage ruft er an und ach komm doch und dann kommst du wieder und nee, das darf nicht passieren. Ich habe auch zu ihm gesagt, also wenn ich mich dafür entscheide, dass es vorbei ist. Dann ist es vorbei. Dann wird auch die Telefonnummer geändert. Sehr gut. Also es geht dann ratzfatz und sehr gut. Ich habe damit dann auch kein Problem mehr. Ja. Aber ich denke mir, das war dann lange Zeit genug, um ihn eine Entscheidung zu lassen. Ich wünsche dir wirklich viel, viel Glück jetzt für dein neues Leben. Dankeschön. Richtig viel Glück, wie das auch immer aussehen mag im Einzelnen. Mhm. Alles gut, hat mich gefreut. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Ach, jetzt haben wir noch eine Sandra. Und genau die Sandra ist auch 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute ist Sandra-Abend. Ja, es gibt viele. Genau. Sandra, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um das Thema von gestern. Wie war das? Familie Total oder wie hieß das? Tatort Familie hieß es, ja. Familie. Mhm. Und da wollte ich halt was dazu erzählen. Erzähl mal. Ist es? Und zwar war es bei mir, also ich war 9 Monate, da wurde ich mit der Feuerwehr aus der Wohnung von meiner Mutter gerettet praktisch, weil die uns einfach 3 Tage alleine gelassen hat in der Wohnung, weil sie Alkoholikerin ist. Wie viele Kinder waren es denn? 3 Kinder. Mein wie alt waren die? Bruder war 5, meine Schwester 2 und ich 9 Monate. Und hat die Feuerwehr euch aus der Wohnung? Ja, also meine Geschwister waren draußen auf der Straße und haben auch ihre eigenen Fäkalien schon gegessen, weil sie so Hunger hatten und wussten nicht was. Und die haben sie dann gefunden und ich lag halt im Bett und mich hat gar keiner versorgt. Und warum mit der Feuerwehr? Haben die Wohnung aufgebrochen? Die haben die Wohnung aufgeknallt. Und wo war die Mutter? Die Mutter, die war irgendwo in einer anderen Stadt und war wohl am Saufen und wollte auch. Ach so. Und dann haben irgendwie Verwandte oder... Verwandte gar nicht, weil bei mir sind 90... Also mein Vater ist Amerikaner. Und er war woanders stationiert zu dem Zeitpunkt und hat wohl angeblich auch nichts mitgekriegt von der Sauferei von unserer Mutter. Ja. Und da haben Nachbarn sich gemeldet, dass da irgendwas nicht stimmt in der Wohnung. Genau, richtig, ja. Und dann... So, da warst du 9 Monate, bist du aus der Wohnung rausgeholt worden. Ja. Und dann? Ja, dann bin ich halt ziemlich verwahrlost ins Kinderheim gekommen. Mhm. Was eigentlich gar nicht so schlecht war. Wir waren da bei katholischen Nonnen. Mhm. Da bist du aufgewachsen. Und da bin ich aufgewachsen. Bis 11 Jahren war ich da. Und auch bei einer ganz tollen Nonne, die ich heute noch als meine Mutter bezeichne. Ach, das ist ja toll. Die ist heute leider schon gestorben, 2001. Die war schon sehr, sehr alt. Ja, und dann bin ich zu Pflegeeltern gekommen. Da wurde ich dann mehrfach vergewaltigt. Von dem Pflegevater? Von dem Pflegevater und missbraucht. Das ist unfassbar. Da nehmen Leute sich ein Kind an. Man könnte fast unterstellen, dass das der Grund ist, das Kind anzunehmen. Ja, mittlerweile glaube ich auch, dass sie mich praktisch danach ausgesucht haben. Unfassbar, unfassbar. Und die Pflegemutter, ich mag das Wort Mutter gar nicht aussprechen, aber diese Pflegefrau wusste davon. Ich denke es. Es gibt so keine Beweise, aber ich denke, dass sie es weiß. Und dass sie froh war, dass sie in Ruhe gelassen worden ist. Ach so. Und warst du das einzige Kind in dieser Pflegefamilie? Nee, da war noch ein älterer Sohn, der war schon 28. Na, da habe ich schon außerhalb gewohnt. Der hat dich aber in Ruhe gelassen? Ja, der hat mich in Ruhe gelassen. Wie lange bist du dann in dieser Familie geblieben? Noch bis 18. Bis 18. Und wie lange ging die Vergewaltigung? Bis 13. Ja. Habe ich dann so meine Tage bekommen, dann hat er mich irgendwann in Ruhe gelassen. Und dann habe ich halt immer versucht, irgendwie außerhalb, irgendwo war ich immer verabredet und weg. Und ja, und da war ich da bis 18. Wie war denn die Zeit dann bis 18? Schrecklich. Also ich habe halt immer versucht, irgendwo anders zu sein und mich nicht mit denen aufzuhalten. Aber die waren auch sehr streng. Sehr reiche, angesehene Menschen. Das auch noch. Sehr reiche, angesehene Menschen. Ja. Also nach außen hin ganz genau. Tolle Welt und nett und freundlich. Wir haben ein Kind aufgenommen und geben dem ein Zuhause und im Hintergrund passiert. Ja, so sozial und Ja. Und, das heißt, du wärst viel lieber bei den Nonnen geblieben, im Heim. Das ist ja für dich eine schönere Kindheit und Jugend gewesen. Ja, in dem Zeitpunkt, damals mit 11, habe ich halt gedacht, vielleicht geht es mir da besser, vielleicht. Das kann man ja nicht wissen, dass sowas. Ja, mit 18 bist du dann raus aus dieser Familie. Da bin ich dann raus, ja. Da bin ich dann auch mal aufs Jugendamt und habe praktisch erzählt, was da alles passiert ist, dass sie nicht nochmal ein Kind vermittelt bekommen. Ist denn eine Anzeige erstattet worden? Nein. Aber du hast dem Jugendamt erzählt, was passiert ist. Das schon, ja. Und die sind von sich aus nicht initiativ geworden? Nein, überhaupt nicht. Weil auch der Jugendamtsleiter der beste Freund von diesem Pflegevater war. Verstehe. Also da ging gar nichts. Warst du denn mal in der Überlegung, dass du von dir aus Anzeige hättest erstatten wollen? Ja, war ich schon ein paar Mal, aber es hätte nichts gebracht und es hätte mich immer mehr aufgewühlt und es hätte ihn, er hätte keine Strafe bekommen, das war ich hundertprozentig. Weil du meinst, dass der ist so verankert in der Gesellschaft und der hätte sich mit seinem Geld und Beziehungen und Anwälten wieder rausgeschlagen. Ja, ganz genau. Ja. Und vielleicht, aber es wäre natürlich dennoch gut gewesen, wenn er eine Anzeige gekriegt hätte. Aber ich verstehe vollkommen, wenn du sagst, dass das für dich zu belastend gewesen wäre. Das muss immer die Frau entscheiden, die Opfer ist. Und daraufhin hat sich dann auch eine schwere Depression herausgestellt. Bis heute. Eine Bulimie. Ach ja. Jetzt habe ich auch noch Epilepsie. Du bist heute 30, ja, 30, ne? Ja, genau, 30. Ja, ich krieg schon Erwerbsunfähigkeitsrente. Also dieser Mann hat dich kaputt gemacht. Ja, auf jeden Fall. Gut, mit der Epilepsie, das weiß man nicht genau, woher das kommt, aber sonst diese Depressionen und auch immer diese ständige Gefühls hin und her. Bist du denn im Moment auch noch bulimisch erkrankt? Ja. Ja. Das heißt, aber mir geht es nicht nur, dass ich nicht dicker werde oder so, sondern für mich ist das Heilen, das Brechen, das Rausbrechen. Wenn es gut geht, breche ich das raus, dann geht es mir ein bisschen besser. Ja. Hast du eine Beziehung? Zurzeit nicht, nein. Aber du hattest schon mal eine Beziehung. Ja. Geht das? Konntest du dich auf einen Mann einlassen? Ja, es hat alles ein bisschen länger gedauert, sich ein bisschen hingezögert, aber es ging dann eigentlich. Auch sexuell, dass du Spaß an der Sexualität? Ja, das ging dann auch. Das ging, ja. So schon am ein bisschen so ausblenden. Und ich wusste, dass derjenige mir nicht wehtun will. Und das ging dann schon, aber das war nicht so einfach. Das glaube ich. Wenn man so furchtbare Erfahrungen als Jugendliche mit Sexualität gemacht hat, wenn man sie aufoktroyiert bekommen hat, wenn man vergewaltigt wurde, stelle ich es mir ausgesprochen schwierig vor, Sexualität schön zu finden, zu genießen und sogar vielleicht einen Orgasmus zu haben. Ja, und er hat mich auch so brutal vergewaltigt, so mit Kabelbindern festgebunden. Und so, also abartig. Also, hast du denn, Sandra, irgendwann mal Hilfe in Anspruch genommen, dich an einen Therapeuten gewandt? Ja, ich gehe jetzt noch zum Psychologen. Hast du denn den Eindruck, dass dir das ein wenig zumindest hilft? Oder? Es zurzeit hilft es nicht viel, weil ich kann nur einmal im Monat, ich bin umgezogen nach Frankfurt und ich kann nur einmal im Monat so hin nach Aschaffenburg fahren. Das ist wie viel Kilometer entfernt? Das ist nicht weit, eigentlich sind nur 40 Kilometer oder so. Ja, aber einmal im Monat ist natürlich, wenn man, wenn es einem so schlecht geht, zu wenig. Ist viel zu wenig. Und ich wohne hier in einem betreuten Wohnen. Ah ja. Und da kommt noch einmal die Woche ein Sozialarbeiter. So eine Stunde. Aber ansonsten, das genügt alles nicht, auf keinen Fall. Was ist hat jetzt auch die Zeit wieder, so die Weihnachtszeit, wird es wieder alles schlimmer. Und das, wie war denn früher in dieser Familie Weihnachten? Schrecklich. Das war, es ging nur darum, wer wem das Teuerste schenkt und das sich zu überbieten. Und hat man dir auch was geschenkt? Ja, natürlich. Ich bin zugeworfen worden mit Geschenke. Achso, um sich nach außen darzustellen. Ja, ich habe auch 200 Mark Taschengeld in der Woche bekommen. Mit 12, 13 Jahren. Was wäre dein Wunsch an das Leben, Sandra, an dein zukünftiges Leben? Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass diese Nonne wieder leben würde. Die war halt meine Mutter. Ich habe nicht verstanden, dass? Dass diese Nonne wieder leben würde. Dass die Sonne wieder leben würde? Die Nonne. Ach, die Nonne wieder leben würde. Ach so, entschuldige. Ja, das geht ja nun leider nicht. Nee. Aber das, ich merke schon, das ist eine wichtige Person für dich gewesen. Vielleicht die wichtigste Person in deinem Leben. Ja. Ja. Ansonsten, es vergessen zu können. Aber das Vergessen können ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Erst auf der Basis des Vergessens kann man wieder richtig neu anfangen. Ne? Ja. Hast du eigentlich irgendwie nochmal Kontakt zu deinen leiblichen Eltern gehabt? Oh, ich habe die mein Vater lebt ja, wie gesagt, in Amerika. Wir telefonieren ab und zu. Ach so, das schon. Den Kontakt gibt es. Ja, aber der ist ganz spärlich und der kümmert sich auch nicht. Also der macht nur seine Witzchen und dann sagt er Tschüss und das war's dann. Und meine Mutter, die ist mir in der Stadt immer entgegengerannt. Also irgendwo hat man sich da immer getroffen, weil die Stadt ziemlich klein war. Und dass sie mir immer besoffen über den Weg gelaufen. Und das hat mich total fertig gemacht. Ich meine, ich habe mich dann auch jedes Mal mit ihr angelegt. Und deswegen bin ich dann halt geflüchtet. Das ist auch etwas. All das kann dir nicht helfen. Im Gegenteil, das zieht dich dann noch mehr runter. Richtig. Am besten ist dann da. Und auch diesen Pflegevater habe ich da immer gesehen, weil es einfach, wie gesagt. Liebe Sandra, auch wenn du jetzt schon eine psychologische Sache da am Laufen hast, einmal im Monat, was zu wenig ist, da gebe ich dir völlig recht, würde ich gerne, dass du noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Vielleicht gibt es da noch eine Idee, dass man dir doch noch intensiver helfen kann. Ja. Vielleicht haben wir eine Idee. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben, dass du angerufen hast. Und wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute und viel Kraft und dass es vorangeht und dass du vergessen kannst. Das wünsche ich dir. Alles klar. Alles Gute. Okay, danke. Du legst auf, wir rufen dich wieder an. Jo. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Themenabend. Morgen heißt unser Thema, ich habe etwas Geheimes herausgefunden. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht von ihrem Vater, von ihrer Mutter, ihrem Partner oder einem Freund etwas bisher absolut Geheimes herausgefunden haben. Und vielleicht wisst nur ihr davon. Also ich habe etwas Geheimes herausgefunden. Das ist unser Thema morgen. Und wer mir davon erzählen möchte und mit mir über dieses Geheimnis sprechen möchte, bitte ab 0 Uhr anrufen. Oder während der Sendung oder rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Ich habe etwas Geheimes herausgefunden, unser Thema morgen. So, und jetzt begrüße ich sehr herzlich die Gudrun. Gudrun, guten Morgen. Hallo. Hallo, 53 Jahre alt bist du. Ja, hallo Domian. Hallo. Um was geht's bei dir, Gudrun? Ja, ich rufe an wegen meines Mannes. Der ist an Krebs erkrankt. Und ist operiert worden und es geht jetzt um die Weiterbehandlung. Sag mir mal so zur Einschätzung, wann ist die Erkrankung aufgetreten, wann ist sie diagnostiziert worden? Ja, also wir wissen das seit Ende September. Ah ja, und so frisch noch. Ja. Was für ein Krebs ist es? Brustkrebs. Brustkrebs? Ja. Sehr Gibt es bei Männern auch, ist aber selten. Ja, und das ist auch so ein Problem. Also man hört immer nur, wenn es um irgendwelche Behandlungen geht, das ist gleich wie bei den Frauen. Wir haben keine Erfahrung mit Männern. Und ich finde auch so im Internet nichts. Ich habe kaum irgendwelche Informationen, was Brustkrebs speziell bei Männern angeht. Und da würde ich so gerne mal mit anderen Kontakt haben, die auch schon sowas erlebt haben. Das ist in der Tat interessant, wenn du sagst, dass du selbst im Internet nichts darüber gefunden hast, auch keine Foren. Ganz wenig. Ja, Foren sowieso nicht und ganz, ganz wenig Information. Ja. Wenn man was findet, kommt immer der Satz, das ist gleich wie bei den Frauen. Mhm. Und das kann ich mir nicht so vorstellen. Wie ist der Brustkrebs bei deinem Mann entdeckt worden? Ja, er hatte eine andere Krankheit und musste deshalb zu einem Internisten von der Krankenkasse ausgehen. Und man konnte das von außen sehen, die Brustwarze war etwas nach innen gezogen und war sehr empfindlich. Ah, ja. Schon den ganzen Sommer über eigentlich. Ja. Und dann habe ich darauf gedrungen, dass er das dem Arzt zeigt. Und das hat er auch gemacht. Und dann musste er sofort zur Mammographie und wurde sofort eine Biopsie gemacht, also eine Gewebeprobe entnommen. Und dann hat man das sehr schnell sagen können. Das konnte man auch fühlen, aber er hat so Lipome im ganzen Körper. Das ist so Fettgewebe. Und das fühlt sich genauso an. Ah, ja. Und darum sind wir gar nicht so drauf gekommen, dass es Brustkrebs sein könnte. Und der Krebs war gebündelt an oder unter den Brustwarzen? Daneben. Daneben? Ja, daneben. So einfach so eine Verhärtung. Ja. Wie in der anderen Brust auch. Aber in der anderen Brust ist es eben das Fettgewebe. Konnte man das fast so spüren wie so Knüppelchen? Ja, genau. Wie eine Verhärtung halt. Ja, ja. Konnte man sie richtig anfassen, so direkt unter der Haut. Ja. Sind dann beide Brüste operiert worden? Nein, nur die eine. Nur die eine. Wo dieser Krebs eben gesessen hat. Ja. Und die andere, das sind ja diese Fettgewebe. Ach so, die braucht man jetzt operieren. Habe ich es falsch verstanden? Auf der einen Seite war es dann Krebs, auf der anderen Fettgewebe. Ja. So, und die Operation ist hoffentlich gut über die Bühne gegangen. Ja, gut gelaufen. Und jetzt geht es um die Weiterbehandlung. Er muss sich jetzt entscheiden in den nächsten Tagen. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal die Schulmedizin und einmal Naturheilverfahren. Schulmedizin würde bedeuten? Ja, das sind so drei Säulen. Einmal Chemotherapie, Strahlentherapie und Hormontherapie. Ja. Alles so nacheinander, teilweise auch parallel. Und die andere Möglichkeit wäre halt das Naturheilverfahren. Und was würde man da genau machen? Ja, da wird erstmal geguckt, was seinem Körper eigentlich fehlt. Da wird der Körper gestärkt, das Immunsystem gestärkt, dass er irgendwann in die Lage versetzt wird, dass der Körper sich selber helfen kann, dass er diese Krebszellen, die vielleicht noch da sind oder die vielleicht auch wiederkommen können, selber bekämpfen kann. Sonst an dem Körper sind aber keine weiteren Tumore aufgetaucht, nichts? Also zwei Lymphknoten waren noch befallen. Hat man die entnommen? Ja, man hat so einen Schnellschnitt gemacht bei der OP. Das ging erstmal um den Wächterlymphknoten. Wenn der was hat, nimmt man eine bestimmte Anzahl von Lymphknoten raus. Und das waren 13 Stück. Und davon hatte eben dieser Wächterlymphknoten etwas und ein anderer noch. Weiter nicht, das Skelett hat nichts. Das kann auch bei Brustkrebs leicht betroffen sein. Oder die Leber oder die Lunge. Aber das ist alles nichts. Da ist nichts. Die behandelnde Klinik, in der dein Mann war, die empfehlen natürlich wahrscheinlich jetzt den klassischen Weg. Ja, natürlich. Die schwören da drauf und die sagen, es geht gar nichts anderes. Aber eine Garantie kann keiner geben. Das ist ganz klar. Das kann immer wiederkommen. Das weiß man ja nie, wie bei jedem anderen Menschen auch. Ja. Da kann ich dir, das wirst du verstehen, natürlich auch nicht zu sagen, was da der bessere Weg ist. Aber ich verstehe deinen Anruf ja auch so, dass du Leute suchst, die dir kompetente Informationen oder Hinweise geben könnten. Genau, die vielleicht das Gleiche erlebt haben. Das Gleiche erlebt haben. Mit Naturheilverfahren weitergemacht haben oder auch mit der klassischen Medizin, mit der Schulmedizin. Ja. Aber eben, es geht mir vor allen Dingen auch darum, mit Männern zu sprechen oder mit Frauen, deren Männer betroffen sind. Ja, also es geht wirklich um die Krankheit des Brustkrebses bei Männern, was nicht so verbreitet ist, was aber auch vorkommt. Und du suchst Betroffene, wie die weiter vorgegangen sind, beispielsweise auch nach einer Operation, so wie es bei euch auch jetzt der Fall war. Genau, die auch vielleicht uns bei dieser Entscheidung oder meinem Mann bei der Entscheidung helfen können. Ich kann ihm eh nicht helfen, ich kann ihm nichts raten. Ja. Das muss er ganz alleine treffen, diese Entscheidung. Also, ich bitte dann an dieser Stelle meine Zuschauer und meine Zuhörer, wer da Informationen hat, wer betroffen ist, wer solide Informationen hat, bitte uns mailen und an, also entweder domian@wdr.de oder schreiben an den WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Und das würden wir natürlich sofort an dich weiterreichen. Das wäre ganz toll. Das wäre uns sicherlich mitgeholfen. Wie geht denn dein Mann mit der Erkrankung um? Das ist ja nun immer ein Schock, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt. Und nun ist das auch noch eine besondere Erkrankung für einen Mann. Ja, also er geht sehr gut damit um. Er denkt so im Moment, ich muss da durch und dann ist alles wieder gut. Er guckt gar nicht so weiter. Während ich immer so an die Folgen noch denke und was alles noch passieren kann und was auch aus der Nachbehandlung entstehen kann, aus der Chemotherapie, der Strahlentherapie und den Hormonen, was die alles so machen und ob die den Körper nicht viel mehr kaputt machen, als der Krebs das bisher schon gemacht hat. Also bist du diejenige, die sich mehr informiert als quasi als er und die sich mehr Gedanken macht? Ja. Und ist ihm das fast egal, welche Methode er nimmt, nur er will etwas unternehmen? Bitte? Ist es ihm fast egal, ob er nur den klassischen Weg geht oder die Natur? Nein. Nee, er braucht Informationen einfach, auch er möchte sich schon entscheiden. Ja, aber es gibt so wenig darüber. Und dann will er das, er muss es für sich entscheiden, weil er dazu stehen muss. Also ihr braucht die Entscheidung, die steht dringend an jetzt, ne? Hast du gerade gehört? Ja, in den nächsten Tagen muss er sich entscheiden. Also nochmal meine Bitte an euch, die Zuschauer, Zuhörer, wer da handfeste Informationen hat, bitte mailt uns und oder setzt euch schnell mit uns in Verbindung, damit wir den Kontakt zu Gudrun herstellen können. Und vielleicht könnt ihr euch da einfach gegenseitig zusammentun und dass da was Gutes rauskommt. Das wäre sehr schön. Ja, sind wir gerne behilflich. Bei solchen ungewöhnlichen Fällen machen wir das ja immer wieder gerne, Gudrun. Ja, also das sind 0,1% der Brustkrebserkrankungen, die Männer haben. Und das sind wirklich sehr wenige. Ich habe das auch, ich weiß nicht, vor 2 Jahren zum ersten Mal erfahren. Da war ich bei meinem Arzt und bei so einer Routineuntersuchung. Und da fasste mir der so an die Brust. Ich sage, wieso fassen Sie mir an die Brust? Er sagte, es gibt auch bei Männern Brustkrebs. Und da hat er mir das zum ersten Mal erzählt und da wusste ich das. Seitdem weiß ich das. Und Das ist auch ganz amputiert worden. Ist natürlich nicht so viel Gewebe wie bei einer Frau, aber das ganze Brustgewebe ist entfernt worden. Ja. Da gibt es auch nichts Brusterhaltendes, weil da so viel nicht ist. Ja, natürlich. Natürlich kann da ein Mann dann wieder eher mit umgehen. Es ist für einen Mann nicht so schlimm wie für eine Frau, was die psychischen Belastungen hinterher betreffen dann. Naja, aber es ist auch alles weg. Was erhalten ist, wie gesagt, gibt es nicht. Die Brustwarze ist weg. Und die Narbe geht ganz quer rüber über die Brust. Aber was auch nicht sehr schön war, muss ich sagen, er war in einer Klinik, in einer Uniklinik, in einer Frauenklinik auf der Gynäkologie. Und überall, wo er aufgerufen wurde, wenn er vom Zimmer saß zu einer Untersuchung, wurde er natürlich immer mit Frau und seinem Nachnamen aufgerufen. Ach so. Und das war nicht sehr schön, das muss ich also wirklich sagen. Nee, wirklich nicht. Aha. Also eigentlich jedes Mal, selbst bei der Nachbesprechung, wir waren beide da, wurde ich angesprochen und das ist nicht gut. Nee, da sollte man dann wirklich professionell damit umgehen, gerade in einer Uniklinik, ja. Ja, auch alle Vordrucke sind nur auf Frauen gemünzt. Da wurde dann nach der letzten Regel gefragt und sowas, ob er gestillt hätte. Das ist noch nicht sehr spezialisiert auf Männer. Ja, glaube ich. Also, liebe Grüne, ich verspreche dir, wenn unser Publikum etwas an uns weitergibt, reichen wir es natürlich sofort so schnell wie möglich an euch wieder, um dich weiter. Das ist ganz lieb, ich bedanke mich. Alles Gute wünsche ich deinem Mann, schöne Grüße. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, heute freies Thema. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, was euch interessiert. Und nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt das Thema, ich habe etwas Geheimes herausgefunden. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die von ihrem Vater, von ihrer Mutter, von ihrem Partner, von ihrem besten Freund oder von wem auch immer so aus dem nahen Umfeld etwas sehr Geheimes entdeckt haben, was euch vielleicht völlig umgehauen hat, von dem ihr überhaupt keine Ahnung hattet, aber ihr habt es rausgekriegt, vielleicht durch einen Zufall. Und wenn ihr gerne mit mir drüber sprechen möchtet, dann morgen ab 0 Uhr anrufen, rund um die Uhr mailen oder während der Sendung, dann geht es natürlich auch anzurufen. Jenny ist hier. Jenny ist 33. Hallo Jenny. Ja, hallo Domian. Jenny, was geht's bei dir? Ich habe ein relativ schlimmes Jahr hinter mir. Für mich würde ich das jetzt einfach mal so sagen. Ich habe mich von meinem Mann getrennt, nach 9 Jahren Ehe, nach 9 und drei Kinder. Drei Kinder. Mhm. und habe meinen Vater im April verloren. Plötzlich? Ja, also es war ein Prozess von ungefähr 3 Monaten. Hm. Er kam im Januar ins Krankenhaus. Ja. Wegen Rückenschmerzen und Lungenkrebs wurde diagnostiziert. Hm. Die Rückenschmerzen kamen durch die Metastasen an der Wirbelsäule. Hm. Und nach 3 Monaten, wo eigentlich die eigentliche Chemo anfangen sollte, ging es innerhalb von 3 Tagen ganz schnell. Hm. Hattest du ein sehr nahes Verhältnis zu deinem Vater? Ja, ganz, ja, ganz toll. Hm. Ganz toll. Einzelkind? Nee, ich habe noch Geschwister, mhm, aber ja, ich war wahrscheinlich immer so ein bisschen das Problemkind zu Hause oder sagen wir mal ein bisschen die Durchgeknallte, wo man ein bisschen mehr drauf achten musste. Mhm. Und ich war meinem Vater sehr ähnlich, mhm, sodass wir eigentlich oft miteinander gerasselt sind, mhm, aber trotzdem ein gutes, ja, Team wart. Ja, schon. Mhm. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Ich war am Abend vorher mit meinen Kindern nochmal da. Mhm. Hat er euch erkannt noch? Nein, nicht mehr, ja, wirklich. Also es gab immer zwischendurch Momente, wo wir gedacht haben, jetzt hat er uns nochmal. Mhm. Oder jetzt hat er das nochmal mitbekommen. Er hat ja auch viel Morphium bekommen. Mhm. Und er ist dann von Montag auf Dienstagnacht, also ganz früh morgens, nach einer Morphiumspritze nicht mehr, mhm, aufgewacht. Mhm. Ich bin zwar gleich zum Krankenhaus hin, aber meine Mutter hat mich morgens, also vom Krankenhaus abgefangen, hat gesagt, geh nicht mehr hoch. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen drüber. Das heißt, du hast ihn dann als toten Menschen nicht mehr gesehen? Nein. Mhm. Und das letzte Bild, was ich von ihm hatte, war eigentlich sehr, ja, schmerzverzerrt. Mhm. Und sie hat gesagt, aber er sah ganz friedlich aus und eigentlich hätte ich lieber das Bild, mhm, behalten. Mhm. Obwohl das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich anrufe. Der eigentliche Grund ist die Trennung von meinem Mann. Das wollte ich gerade fragen. Der, ja, der Vater ist im April verstorben, sagst du. Genau. Mhm. Und wann hast du dich von deinem Mann getrennt? Emotional habe ich mich schon im Dezember 07 getrennt. Bin aber wohnen geblieben, weil ich den Kindern keinen Schulwechsel mitten im Schuljahr zumuten wollte. Mhm. Und wann war jetzt dann die definitive Trennung? Im August. Im August. Mhm. Und ich bin in die Wohnung von meinen Eltern reingezogen. Mit den Kindern? Mit den Kindern. Und meine Mutter ist in eine kleinere Wohnung gezogen. Ach so. Warum hast du dich von deinem Mann getrennt? Mein Mann, der hat, ja, 9 Jahre lang mich belogen. Der hat dich 9 Jahre belogen? Ja, also es war nicht nur ein Thema, sondern immer wieder kontinuierlich hat er Internetbekanntschaften gehabt, SMS ausgetauscht, hat auf Hotlines angerufen, während ich schwanger war. Quasi... Ja, erzähl bitte, Entschuldigung. Ja, das hat sich so kontinuierlich hingezogen und wurde eigentlich irgendwann immer schlimmer. Aber fing letztendlich schon am Anfang eurer Ehe an? Ja, mhm, 3 Monate nachdem wir zusammen gewohnt haben, habe ich das erste Mal so eine SMS gefunden, wo, mhm, er aber immer noch ganz gut immer drum herum geredet hat und das ist ja alles nicht so und das, mhm, ist ja immer nur Spaß und er hat immer ziemlich niedrig, also klein geredet. Aber 9 Jahre schickt man sicherlich nicht nur SMSen oder chattet, sondern dann trifft man sich auch mal mit Frauen. Habe ich auch immer vermutet, konnte es ihm aber irgendwie nie beweisen. Mhm. Aber er war dann auch ziemlich oft immer nachts weg in Internetcafés. 2005 war es so, da war er viel von zu Hause aus im Internet. Mhm. Da war ich dann auch hochschwanger. Da kamen dann Bilder, oben ohne Bilder, mhm, Liebesbriefe als E-Mail, Chat-Auszüge. Das ist und ja krass, wenn man das so viele Jahre miterlebt. Und dann nur noch in der Schwangerschaft. Ja, da habe ich dann auch einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich. War denn das der Verhalten sonst wenigstens nett zwischen dir und ihm oder eigentlich auch nicht? Also meine Bekannte haben immer gesagt, er war eigentlich mehr mein 4. Kind. Ich habe immer alles gemacht, alles ist an mir hängen geblieben. Gab es Streit oft? Ja, ja, mein Essen hat nicht geschmeckt. Aber immerhin habt ihr 3 Kinder zusammen, das heißt, ihr habt, mhm, auch Sex miteinander gehabt, immer wieder mal zumindest. Ja, ja, also das ging eigentlich auch, ist die letzten Jahre schlimm geworden. Mhm. Wo immer mehr an mir hängen geblieben ist, auch als wir dann eine Firma hatten, ich mich um alles gekümmert habe, um die Kinder, um die Hunde, Haus, Grundstück, Firma, einfach alles. Ihr hattet eine gemeinsame Firma. Mhm. Mhm. Jetzt sagst du, das ist eigentlich der Grund meines Anrufes, die Trennung. Kommst du mit der Trennung nicht zurecht? Also dieser Schmerz einfach. Dass er weg ist? Nee, nicht, dass er weg ist, sondern dass er mir das überhaupt alles angetan hat. Ah, verstehe. Weil die letzten Jahre haben sich dann so gestaltet, dass er nur noch unterwegs war. Ich habe ein Rezept für Viagra gefunden. Ich habe Parfüm im Auto gefunden. Ich habe ein Foto kam, der wurde geblitzt, da war eine Frau mit dem Auto. Und er hat nie etwas zugegeben? Nee. Er ist immer auf 180 und alles abgestritten. Und de facto wird es sein, dass er dich nach Strich und Faden belogen hat. Ne? Wahrscheinlich, ja. Wenn du es so schilderst. Gehe ich davon aus. Und das tut weh? Ja, dolle. Dolle. Ja. Also das ist eigentlich das, worum es mir geht. Ich weiß einfach nicht, wie ich mit dem Schmerz umgehen soll. Das heißt, von dem Mann hast du dich eigentlich schon innerlich distanziert. Und du hast auch keine sentimentalen Gefühle mehr für ihn, oder? Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also es ist ja nicht so, dass ich ihn die ganze Zeit nicht geliebt habe. Ich habe ihn sehr geliebt. Ich wäre für ihn durchs Feuer gegangen. Und weißt du, mich wundert nur, Jenny, dass du... Obwohl du so oft vorgewarnt warst, dass du das so lange mitgemacht hast. Ja, er konnte immer gut alles niederreden und das dann irgendwie so hindrehen, dass ich ihm dann doch geglaubt habe. Ich habe ihm, nachdem ich den Nervenzusammenbruch schwanger war, gehabt habe, habe ich ihm definitiv gesagt, kommt das noch einmal vor, gehe ich. Er hat mich nie irgendwie für voll genommen. Und ich habe immer irgendwie ein komisches Bauchgefühl gehabt und ich habe wieder was gefunden. Dann hat er mir Vorwürfe gemacht, dass ich geschnüffelt habe. Aber das war dann dieser innere Drang, einfach um zu wissen, wie ist es jetzt. Aber diesmal bist du gegangen. Du hast Schluss gemacht. Ich bin gegangen, und genau. Hat er das denn gleich hingenommen oder hat er dann gebettelt und gebeten? Und ja, er hat gebettelt und gebettelt, aber trotzdem nicht aufgehört. Also auch in der Zeit, wo ich dann noch zu Hause gewohnt habe, kam SMS wie... ich würde mich freuen, wenn wir uns noch sehen, mein Schatz, wenn du alleine bist. Und wie ist es, jetzt? Hat er es jetzt kapiert und akzeptiert? Oder hat er macht immer noch Andeutungen, dass er hofft, dass das nur eine Trennung auf Zeit ist. Gibt es in dir Überlegungen, auch nur in der weiten Entfernung, dass es eine... Nein. Das ist schon entschieden jetzt. Ja, es gibt kein Zurück. Ich habe viel zu große Angst. Als mein Vater gestorben war, und ich auch mit dieser Trennung irgendwie zurechtkommen musste. Und ich wollte es eigentlich auch meinem Vater noch beweisen, dass ich es endlich schaffe, dass ich gehe. Ich hatte es ihnen erzählt und die haben ja auch die ganzen Jahre immer gemerkt, wenn es mir nicht gut ging. Und weil ich einfach nicht wusste, wohin mit meinem Schmerz, hatte ich angefangen, mir meine Oberarme aufzuritzen. Es war einfach irgendwie befreiend in dem Moment. Immer wenn das Blut rauskam, dann hatte ich das Gefühl, dass dieser ganze Schmerz mit rauskam. Ja, ja, das ist der fatale Mechanismus bei der Ritzerei. Weißt du, ich finde, dass du dir Hilfe suchen sollst, um mit diesem Schmerz klarzukommen. Das muss vielleicht keine große, tiefe, langwierige Therapie sein, aber eine Übergangshilfe. Dass du einfach mit jemandem in Ruhe, vielleicht über mehrere Wochen, einmal in der Woche, eine Stunde oder zwei Stunden, darüber redest und das besprichst. Dass du ich hätte viel zu viel Angst, weil ich bin auch in der Zeit, wenn ich durch die Gegend gefahren bin, ich habe immer gedacht, oh Gott, der nächste Baum ist meiner. Ich hatte immer diese Sehnsucht, irgendwie danach alles irgendwie am Ende zu setzen. Aber wie schlimm, das zeigt mir, wie tief verletzt du warst und wie tief traurig du warst und bist. Und das darf ja nicht sein. Du musst stark sein für deine Kinder, bist ja auch. Ja. Du hast den Trauer tief in dir noch. Der Vater ist mal gerade ein paar Monate tot. Das kann man ja auch nicht so zur Seite wischen. Da sind ja so viele Herzensangelegenheiten, die dich belasten. Das schaffst du nicht alleine. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du dir da eine gute Hilfe suchst. Ich möchte dich ermutigen dazu. Es wird dir nur gut tun. Du kannst überhaupt nichts verlieren. So wie wir beide jetzt reden, wirst du dann mit einem Psychologen reden. Weil ich weiß, es ist bestimmt nicht einfach, so einen Termin zu bekommen und wahrscheinlich auch etwas sehr Langwieriges irgendwie. Gucken wir. Wir helfen dir gleich mal ein bisschen bei der Organisation und wie das alles so funktioniert. Viele Leute haben da immer so eine Scheu, aber man hat ja gar nichts zu verlieren. Weißt du, wenn du nicht mit dem entsprechenden Menschen zurechtkommst, gehst du halt wieder. Das ist, ich denke, ich habe immer gedacht, irgendwie die Zeit bringt es mit sich. Und es gibt ja dann auch Momente, wo ich das alles vergesse. Wo jetzt zum Beispiel, als ich auch meine Vorrednerin gehört habe, mit dem Krebs, da fing es natürlich gleich wieder an. Ich habe Bilder von meinem Vater gesehen. Mhm. Weißt du, was mich hat gerade absolut alarmiert, dass du das mit dem Schneiden erzählt hast und mit der geheimen Sehnsucht oder irgendwie diesem komischen Gedanken, der nächste Baum ist meiner. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ja, aber das zeigt mir auch, wie schlecht es hier damals ging. Und das reicht ja noch hinein jetzt in die Gegenwart, in die Jetztzeit. Mhm. Das ist halt eine schwere Demütigung und eine schwere Verletzung, die er dir zugefügt hat. Ja, das ist ja das, was ich nicht verstehe. So, und das andere ist auch noch, natürlich muss man sich auch selbstkritisch fragen, und das wird sich auch ein Teil deiner Probleme auch ausmachen, warum habe ich nicht eher anders gehandelt? Ja. So, dann ist die Trauer über den Vater da. Dann machst du dir Gedanken, wie du mir gerade gesagt hast, wäre ich mal nochmal zu ihm gegangen. Also und. Wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt 2 Stunden unterhalten würden, kämen da ganz viele Sachen, die du mit dir rumträgst und die sehr gewichtig sind und dir zu schaffen machen. Jenny, jetzt bitte ich dich erstmal mit Anja zu sprechen. Das ist meine Psychologin. Mhm. Rein mal so formal, wie man das anstellt und wie lange die Wartezeiten sind und so weiter. Okay. Und dann kannst du auch noch vertiefen, dich mit ihr unterhalten und vielleicht kann sie dir auch noch ein paar gute Tipps geben. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Für dich und deine Familie von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Na, heute ist es aber hier los mit Sandra. Schon wieder Sandra und nochmal 30 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandra. Ja. Ja. Mein Thema ist Tatortfamilie. Tatortfamilie? Ja. Was wir gestern hatten. Mhm. Ja. Was ist denn bei dir in deiner Familie geschehen? Ich habe 5 Geschwister. Mhm. Nein, Quatsch. Ich bin aufgeregt, sorry, tut mir leid. Macht nichts. Also wir sind insgesamt 5 Geschwister. Ja. Und wir wurden alle misshandelt. Bloß ich eben halt war das schwarze Schaf und bin leider immer noch das schwarze Schaf in der Familie. Vom Alter her, bist du so in der Mitte oder eher die Jüngste oder Älteste? Die Zweitjüngste. Die Zweitjüngste. Was genau heißt misshandelt? Ja, mein Vater, der hat uns ständig geschlagen, wegen einer Kleinigkeit. Mhm. Wirklich nur wegen einer Kleinigkeit. Und es waren nicht nur die Fäuste, es war mehr. Gab es auch sexuelle Übergriffe? Nein. Das gab es nicht? Nein, das war ein, oh Gottes Willen, der wäre tot gewesen. Mhm. Also, ja. Du bist dein ganzes Leben, deine Kindheit, deine Jugend geschlagen worden? Ja. Und beschreib mal, wie heftig er geschlagen hat und wohin er dich geschlagen hat und wie, ob du verletzt warst. Rücken, Oberarme. Mit was hat er geschlagen? Mit der Hand oder mit Gegenständen? Mit Händen, mit Gegenständen wie Gürtel, Schuhe, damals diesen blöden Teppichklopfer. Mhm. Und einmal wäre ich fast erstickt und da kann ich wirklich froh sein, dass mein Schwesterherz da war. Was hat er denn da gemacht? Er hat mich so massiv geschlagen, dass ich an meinen eigenen Speichel fast erstickt wäre. Ach so. Mhm. Ja, und da konnte ich echt froh sein, dass mein Schwesterherz da war. Die ist dazwischen gegangen? Nein, sie hat mich beruhigt zum Teil. Ach so. Mhm. Also ihr Kinder habt zusammengehalten? Nicht wirklich. Aber diese Schwester ist dir schon nahe? Sie ist sehr nass. Mein bestes Stück eigentlich. Ja, ja. Der Vater hat euch auch und dich auch geschlagen, als du ganz klein warst? Soweit ich mich erinnern kann, ja. Mhm. Ja. Wir waren auch teilweise im Heim, außer meine Jüngste, mein Schwesterherz eben halt. Mhm. Sie war eben halt immer das Mama-Kind und das Papa-Kind eben halt. Lass uns mal über die Mutter sprechen. Das hat die Mutter ja dann auch immer mitbekommen, wenn die Kinder so geschlagen wurden. Das hat die ständig mitbekommen. Die ist nicht dazwischen? Nö, die ist nie dazwischen gegangen. Hat die euch auch geschlagen? Nein. Aber die hat euch ja nicht geholfen? Nö, die hat einfach nur zugeguckt, saß auf ihrem komischen Sessel da vom Fernsehen und hat lieber Atari gespielt. Was hat sie denn? Gitarre gespielt? So ein Itari-Gerät oder wie es das damals hieß. Hat er sie auch geschlagen, die Mutter? Soweit ich weiß nicht. Also war es ein sehr emotional kaltes Elternhaus. Du hast keinen Halt gehabt in keinem, abgesehen von der Schwester. Ja, na doch, meine Oma. Meine Oma, das war mein, ja. Wusste die Oma, wie es bei euch zuging? Ja, das wusste sie. Sie hat mich auch immer im Schutz genommen. Aber niemand konnte etwas machen, hatte etwas unternommen. Doch, die Schule damals, die Lehrerin, die hat das Jugendamt damals informiert. Ja. Vier von uns sind dann eben ins Heim, außer meine jüngste Schwester eben halt. Mhm. Sie war zu Hause. Und soweit ich weiß, haben meine Eltern mich zumindest einmal im Jahr besucht. Einmal im Jahr. Wie lange warst du denn im Heim? Das weiß ich nicht mehr. Das habe ich schon so lange verdrängt. Also ich glaube, mit 6 war ich wieder zu Hause. Ach so, ach so. Und dann von 6, 7 bis wie lange dann warst du? Wann bist du dann rausgekommen wieder aus dem Haus, aus dem Elternhaus? Mit 18. Mit 18. Mit 18. Bis zu meinem 18. Lebensjahr hat er mich eben halt. Ja, gab es immer wieder was. Was waren die Eltern, oder sind die Eltern so vom Beruf und von der Gestellung? Wir haben gerade vorhin, hat eine Sandra erzählt, dass die Eltern reich waren und nach außen hin sich toll dargestellt haben. War das bei euch? Das war bei euch nicht so? Nee, meine Mutter war Köchin und mein Vater oder Zeug oder wie man es immer nennt, war irgendwas mit Wachmann. Ganz früher hat er erzählt oder wurde mir erzählt, dass er Polizist war und auch irgendwie Boxer mal war, aber wer glaubt, der wird selig. Mhm. Leben denn? Leben beide Eltern noch? Ja, leider leben sie noch. Du sagst leider, das heißt eigentlich, wenn sie tot wären, wärst du überhaupt nicht traurig? Nee, gar nicht. Hast du Kontakt zu denen, zu den Eltern? Teilweise. Doch, immer noch. Warum? Wegen meinen Kindern. Wie viele Kinder hast du? 3. 3 Kinder. Aber sie haben ja eigentlich praktisch mein Leben zerstört, meine eigene Familie zerstört, wenn ich ehrlich bin. Deine Eltern? Ja, weil meine Tochter ist 9. Sie lebt aber nicht bei mir. Sie lebt in einer Pflegefamilie. Ja. Ich habe meine Tochter selber geschlagen. Du hast deine Tochter selber geschlagen? Ich habe meine Tochter selber geschlagen, ja. Wie kannst du das dir erklären, wo du selbst so viel Gewalt erlitten hast? Ich habe mich gesehen, als ich Kind war. Ich konnte meiner Tochter keine Liebe geben. Mhm. Konnte ich ihr nicht. Ich konnte sie nicht in den Arm nehmen, wie mein Sohn eben halt. Mein Sohn, den liebe ich abgöttisch. Und der lebt bei dir auch? Nein, der lebt auch zurzeit in einer Pflege von mir, aber er kommt wieder. Also im Moment ist kein Kind bei dir? Doch, mein Jüngster, der ist gerade 4 Monate alt. Achso, da waren 3 Kinder, du hast recht. Mhm. Ja, ja. Das heißt, letztendlich sagst du auch, dass deine Eltern den Vater so viel kaputt gemacht haben in dir, dass du leider, leider, leider dann auch gewalttätig warst deiner Tochter gegenüber. Ja, mhm. Leider. Und dafür hasse ich ihn. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Mhm. Dass meine Eltern so tun, als nie was gewesen wäre. Mhm. Nie. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast Kontakt zu deinen Eltern wegen der Kinder. Das verstehe ich dann nicht. Warum wegen der Kinder? Weil sie oft nach Oma und Opa fragen. Aber die sind ja jetzt gar nicht bei dir, die Kinder. Ja, aber also das Wochenende sind sie schon da. Hast du nicht Sorge, dass dein Vater deine Kinder auch schlägt? Da wird er nie dazu kommen. Warum? Weil sonst würde ich ihn umbringen. Ja, würdest du es erfahren überhaupt? Bist du immer dabei? Ich bin immer dabei. Ja. Dann sind wir 10 Minuten dort. Ach so. Ja, also die Kinder sind nicht irgendwie ein paar Tage dann bei den Großeltern? Nein, um Gottes Willen. Das nicht? Um Gottes Willen. Mhm. Ich würde meine Kinder nie meinen Eltern geben. Mhm. Nie und nimmer. Mhm. Nie und nimmer. Nein. Das heißt, du hast es gerade so gesagt, wenn deine Eltern eine schwere Erkrankung bekämen, du hättest kein Mitleid. Nö. Mein Vater ist sowieso schon herzkrank. Mhm. Ich glaube, 3 oder 4 Herzinfarkte hat er schon hinter sich. Mhm. Und ja. Du hast gerade auch mit Bedauern, man hörte das ja auch in der Stimme, gesagt, dass du dein Kind geschlagen hast. Ja. Du gehst davon aus, dass das nie wieder bei den anderen Kindern passieren würde? Nein. Nie wieder. Nie wieder. Hast du denn schon mal eine Therapie gemacht? Oder eine? Ja. Hast du? Mhm. Ich habe mehrere Therapien gemacht. Ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr war ich in einer Tagesklinik. Mhm. Da war aber meine Tochter schon im Heim. Mhm. Sie war auch jahrelang in Behandlung in einer kindertherapeutischen Einrichtung. Mhm. Aber so wirklich konnte ich die Therapie nicht annehmen. wie ist das heute? Wärst du heute bereit, das vielleicht weiterzugehen und auch mehr anzunehmen? Ja, schon. Ich habe jetzt schon viel Hilfe. Es ist sogar so weit gekommen, weil ich hatte nie gelernt bekommen, mit Geld umzugehen. Oh ja. Ich habe nie gelernt, Ordnung zu halten zu Hause im Haushalt. Es sah aus wie im Schlachtfeld zu Hause. Und aber mittlerweile ist es okay. Mir wird mein Geld eingeteilt durch das Gericht. Ah ja. Ah ja. Dafür habe ich selber auch gesucht teilweise. Und ja. Das Ziel hast du sicher auch, dass du deinen Kindern mal und deinem jetzt auch dem ganz kleinen Kind mal ein viel, viel schöneres Zuhause bieten wirst können, als du es erlebt hast. Ja, auf alle Fälle. Mhm. Ich habe mir immer geschworen, wirklich, ich habe mir immer geschworen, wenn ich Kinder habe, werde ich meine Kinder nie anfassen. Nie misshandeln, nicht mal einen Arsch versohlen. Würde ich nie machen. Und es ist passiert. Und du bedauerst das sehr. Meine Tochter, sie ist eben halt auch sehr lebhaft. ADS eben halt. Ja. Liebe Sandra, das sind aber auf jeden Fall gute Vorsätze und ich merke auch, dass du guten Willens bist und auch mit dir ringst und kämpfst. Das finde ich alles sehr toll. Und von meiner Seite aus würde ich dir auch wirklich nur alles Gute wünschen, dass das so sich auch weiterentwickelt und dass du mit deinen Kindern gut klarkommst. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne noch mal ein Gespräch mit meiner Psychologin führen. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, weil mein Sohn ruft nach mir. Ach, ich verstehe. Ja. Liebe Sandra, dann freue ich mich, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir und noch viel, viel, viel Erfolg in deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Ich habe schon seit Jahren und nie getraut anzurufen. Vielen Dank, nur haben wir uns heute kennengelernt. Gut. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Jetzt freue ich mich sehr. Ich habe zu Gast Johanna und Johanna ist 86. Guten Morgen, Johanna. In ein paar Wochen 87. Mann, Gratulation. Jürgen, erstmal ich versäume eigentlich keinen Tag. Ich höre dir zu und finde wunderbar, wie du zuhörst, wie du da bist. Dankeschön. Und bin manchmal ganz erschrocken, wie wenig die Menschen untereinander noch, ich möchte sagen, füreinander da sind. Nun, eine kurze Sache, ich habe heute Abend zufällig durchgezwitscht, ist ganz klar. Ich kann übrigens bei meinen Kindern, bei Tochter und Schwiegersohn alt werden. Sohn, beide Söhne sind weit weg. Und ich habe also ein Riesenglück, das kannst du dir nicht kaufen, sondern das ist ein Geschenk. Das glaube ich. Ganz einfach. Ja. Und da habe ich aus Bombay gehört, was da passiert ist. Was hast du gehört? Bitte? Ich habe das nicht verstanden. Du hast in Bombay. In Bombay? Ach so, ich verstehe. Ja, in Bombay. Grauenhaft. Ein schwerer Terroranschlag. Ja, aber weißt du, das, was mich erschreckt, ist, dass auch in unserem Land jemand, der arbeitet und fleißig ist, von dem, was sich erarbeitet, nicht mehr die Familie ernähren kann. Und da habe ich ganz, ganz große Bedenken. Da läuft etwas schief. Und da bin ich ganz erschrocken, denn ich habe ja natürlich noch in Erinnerung, aufgrund meines Alters, die 30er Jahre, was daraus entstehen kann. Und mir macht das ganz große Sorgen, dass man hier in unserem Land mit dem, wenn man fleißig ist, nicht mehr die Familie ernähren kann. Und das ist etwas, was mich außerordentlich beschäftigt und wovor ich Angst habe, vor links oder rechts außen. Ja, die Gefahr ist natürlich groß, wenn es einen wirtschaftlichen Zusammenbruch gäbe oder wir haben mittlerweile eine Krise, die hoffentlich irgendwie gut gemanagt wird. Aber ich denke, dadurch die Globalisierung, das, was mich tröstet, meine Eltern haben den Ersten Weltkrieg erlebt und wie gesagt, ich bin ja kurz nach dem Zweiten geboren und unsere Generation, das brauche ich hier nicht erzählen, was da passiert ist. Aber gelernt daraus, es ist eine ganz wichtige Sache, dass Menschen, die arbeiten, einfach von dem, was sie sich erarbeitet haben, existieren können. Und da habe ich ganz große Bedenken, dass da irgendetwas schiefläuft. Ja, das ist eine sehr gute Lebenserfahrung, die du da weitergibst. Das ist eine Weisheit, eine einfache Weisheit, aber die so wahr ist. Die ganz wichtig ist. Johanna, du bist 86 Jahre, aber 87 Jahre alt. Du wirkst so im Leben stehend. Bin ich auch. Das ist völlig... Jürgen, ich habe einfach das Riesenglück, dass Tochter und Schwiegersohn hier ihren Arbeitsplatz haben. Ja, klar. Meine Söhne könnten nicht meinetwegen hier bei mir bleiben. Und ich genieße es und ich habe also auch 8 Enkel und Urenkel. Nein, eine rundum zufriedene alte hast du. Ich wünsche dir, dass du mindestens 100 Jahre und wenn nicht noch viel älter wirst, Und ein Kompliment an euch. Ihr seid so lebensnotwendig. Dankeschön, Johanna. Jetzt ist die Sendung vorbei. Ich freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik Axel Dühlmann. Und morgen heißt unser Thema: Ich habe etwas Geheimes herausgefunden. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht.